Die Polizei in Hannover ist schnell, schneller als anderswo. Und das wiederum, so Stefan Wittke von der Polizeidirektion, ist ein Verdienst von Facebook. Es geht zum Teil rasend schnell. Das Web 2.0, Facebook ist ein sehr schnelles Medium. Wir haben Zeugenhinweise gehabt, 10 Minuten, halbe Stunde, eine Stunde nach dem Posting. Und die haben sich dann auch gleich als Treffer herausgestellt, sodass dann die Ermittler eben auch sehr schnell bereits aktiv werden mussten, in einem Tempo, das sie sonst nicht gekannt haben. Denn, wie gesagt, es ist was anderes, als ob die Geschichte in aller Ruhe am nächsten Morgen in der Zeitung steht. Seit dem Frühjahr 2011 fahndet die Polizeidirektion Hannover mit Hilfe des sozialen Netzwerkes. An die 100.000 Facebook-Freunde hat die Polizei mittlerweile, darunter auch diese Userin. Ich mache mit, weil ich es wichtig finde, bei bestimmten Sachen helfen zu können. Zum Beispiel, wenn es um Missbrauch oder um Mord geht. Das sind schon sehr gravierende Fälle. Und da denke ich, wenn ich in irgendeiner Form helfen kann, das ist doch super. 3 bis 5 Mal in der Woche werden Fahndungsaufrufe ins Netz gestellt. Die Facebook-Freunde erfahren davon als Erste, informieren ihrerseits dann weitere Freunde im Netz. Ein Schneeballeffekt. Binnen kürzester Zeit zählt die Polizei mehrere Millionen Mausklicks auf ihrer Facebook-Seite. In 8 Fällen führte der digitale Steckbrief zum Ziel. Und wir hatten auch einen Fahndungserfolg im Zusammenhang mit einem Sexualdelikt, wobei hier tragischerweise der zunächst Tatverdächtige, nachdem wir gesucht hatten bei Facebook, sich schließlich, was für ihn extrem unangenehm war, als unschuldig herausgestellt hat. Nicht die Tatsache, dass er unschuldig war, sondern die Tatsache, dass nach ihm gefahndet worden ist. Los, sag es! Nicht immer ist Facebook ein Segen. Die Fahndung nach dem Tatverdächtigen, der wider Erwarten nun doch unschuldig ist, lässt sich kaum noch revidieren. Selbst dann nicht, wenn die Polizei die Info löscht. Auf dem amerikanischen Server bleiben die Daten weiterhin bestehen, denn bei Facebook geht nichts verloren. Und auch die Suchmaschinenbetreiber ziehen regelmäßig Kopien, die auch dann abrufbar sind, wenn die Daten offiziell nicht mehr im Netz stehen. Für den Datenschutzbeauftragten des Landes Niedersachsen, Joachim Wallbrink, ein unhaltbarer Zustand. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie kommen da nun irrtümlich oder auch nicht irrtümlich in so eine Geschichte hinein. Und es betrifft dann alles das, was ich jetzt sage, nicht nur den potenziellen Täter, sondern auch seine Umgebung, die dann mit ins Feld gerät, seine Verwandten. Dieser arme Kerl, wenn der ist vielleicht unschuldig, dann wird er sein Leben lang damit konfrontiert werden können. Du hast doch damals, da standst du doch im Internet, da hast du doch einen Bruch gemacht oder warst in irgendeiner Bande oder so irgendetwas. Das wird ja nicht mehr los, weil das lebenslänglich abrufbar ist. Nachdem sowohl der niedersächsische Datenschutzbeauftragte als auch das Justizministerium in Hannover Bedenken erhoben hatten, war die Facebook-Fahndung im Januar 2012 vorübergehend eingestellt worden. Behördliche Daten, so musste sich die Polizei belehren lassen, dürfen nun mal nicht auf einem Server im Ausland ausgelagert werden. Seit Februar nun fahndet die Polizei wieder im Netz. Auf Facebook gibt es seitdem nur noch einen Link, der zur Polizei führt. Die eigentlichen Daten bleiben auf dem Polizeiserver. Doch auch nach dieser Veränderung beurteilen Datenschützer die Fahndung in dem sozialen Netzwerk kritisch. Weil natürlich, was einmal im Netz war, dort immer bleibt. Entweder gibt es Fans, die das dann runterladen, so das sind diese Pickelhauben-Fans, die da die Polizei jetzt ja nun sich sozusagen angesammelt hat. Oder, was das Effektivste in Anführungszeichen ironisch gesagt ist, es gibt Firmen, die alles, was im Internet ist, einmal kopieren und nichts löschen. Das heißt also, dieser Fahndungsaufruf steht bei irgendeiner Firma im Archiv, ob das gelöscht worden ist von der Polizei oder nicht. Dennoch, bei aller Kritik, die Faszination für Facebook nimmt deswegen aber nicht ab. Im Gegenteil, nach dem Willen des Innenministeriums sollen nun alle Polizeidienststellen in Niedersachsen auch digital fahnden können, koordiniert durch das Landeskriminalamt, das die entsprechenden Links bei Facebook einstellt. Die Kritik der Datenschützer lässt man im Ministerium nicht gelten. Pressesprecher Dirk Hallmann. Wir wollen das im Auge behalten, das ist gar keine Frage. Aber auch selbst wenn man ein Zeitungsbild veröffentlicht, kriegt man alle Zeitungen auch nicht wieder zurück. Oder eine Rundfunkfahndung, die ist auch ausgesprochen, möglicherweise digital aufgenommen und ist auch noch weiter vervielfältbar. Insofern passen wir darauf auf, da gehen wir sehr sensibel um mit dem Thema. Das wird ja alles richterlich auch erstmal beschlossen, wenn so eine Fahndung rausgeht. Insofern sind wir da sehr zuversichtlich, dass wir da alle Belange erfüllen. Eine Erfolgsgarantie kann Facebook nicht geben. Da ist zum Beispiel der Fall des 19-jährigen vermeintlichen Vergewaltigers, der dann doch keiner war. Die Zeitungen, die im Mai 2011 ausgiebig darüber berichteten, sind längst auf Nimmerwiedersehen recycelt. Doch im Netz erscheint der ungeheuerliche Vorwurf immer noch so, als wäre es gestern passiert.